wie alles angefangen hat bei mir? Das ist sicher schon 20 Jahre her. Also, mein erster Fall. Lassen Sie mich mal kurz überlegen. Das war im Sommer 1982 in Hagen. Die lokale Szene veranstaltete da so ein Festival. Nena vermisste ihr Stirnband und gab mir den Auftrag, es wieder zu beschaffen. Das Ding war so etwas wie ihr Glücksbringer. Ohne wollte sie auf gar keinen Fall auftreten. 2 Stunden später hielt ich das kostbare Stück in den Händen. Die Jungs von Extra Breit hatten versucht, damit den kaputten Keilriemen ihres Ford Transit zu ersetzen. Zugegeben, das war noch kein so großes Ding, aber immerhin ein Anfang. Die Sache sprach sich rum. Und als ich dann auch noch den Sabotageakt an Conny Planks Studio und die Erpressungsversuche gegen Trio aufklären konnte, hatte ich meinen Namen weg. Viktor Berger, der Popdetektiv. 83 also, im darauffolgenden Sommer. Also, wie ich schon sagte, 83 bekam ich dann diesen ominösen Anruf. Ich solle unbedingt nach Österreich, nach Klagenfurt kommen zum Ingeborg-Bachmann-Preis, erklärte mir die rauchige Stimme aus dem Telefonhörer. Ein anonymes Drohschreiben sei bei den Veranstaltern eingegangen. Man befürchte das Schlimmste, ob ich bereit sei, mich unter das Publikum zu mischen und die Augen offen zu halten. Bachmann-Preis? Nie gehört. Ich bat um Bedenkzeit. Am nächsten Morgen fand ich einen Umschlag ohne Absender im Briefkasten. Sein Inhalt? Eine Fahrkarte nach Klagenfurt, 2. Klasse. Eine Hotelbuchung im Romantikhotel Musil und einen Barscheck, der für eine Woche meine Spesen mehr als decken würde. Als ich den Anrufer am Mittag wieder meldete, sagte ich den Auftrag zu. Also, auf nach Klagenfurt. 22. Juni 1983, 13.40 Uhr, Eurocity Ulrich von Liechtenstein, Wagen 23, Platz 76. Recherche ist die halbe Lösung, lautet eine alte Detektivweisheit. Internet gab's ja 83 noch nicht. Also beauftragte ich für 7,50 Mark die Stunde einen blassen Studenten, der mir die nötigen Informationen besorgte. Übernächtigt gab er mir noch auf dem Bahnsteig ein Bündel Papier mit auf den Weg. Während der Fahrt arbeitete ich mich in meinen neuen Fall ein. Schnell drängte sich mir die Frage auf, was hatte ich, Viktor Berger, der Popdetektiv, verdammt nochmal bei dieser Veranstaltung zu suchen? Der Ingeborg-Bachmann-Preis war ein Literaturwettbewerb. Literatur, da wird mir übel. Nina Hagens TV-Glotze, diese wunderbare Coverversion der Tubes. Das war alles, was mir zu diesem Thema einfiel. Wollte sich da jemand einen dummen Scherz mit mir erlauben? Ich hatte immerhin einen Namen zu verlieren. Meine Überlegungen wurden jäh unterbrochen. Eine ganze Schulklasse stürmte im Münchner Hauptbahnhof den Waggon. Rein optisch eine Belästigung. Rote Netzhemden über weißen T-Shirts. Turnschuhe mit den obligatorischen 3 Streifen. Karottenhosen. Naja, kurz darauf hämmerten die aktuellen Charts von der einen Seite durch die dünne Abteilwand, von der anderen versuchte die Rockfraktion Akzente zu setzen. Und ich saß genau dazwischen. Leben und leben lassen, dachte ich und zog mir den Kopfhörer meines Walkman auf. Juni 1983, 23 Uhr, Klagenfurt. 10. Oktoberstraße, Romantikhotel Musil. Ein paar Deppen sauber quälen. Genau sagt vom Walter von der Vogelweideplatz vor dem Bahnhof ließ ich mich mit dem Taxi direkt zum Hotel fahren. Ich brachte mein Gepäck aufs Zimmer und stellte fest, dass der gutbürgerliche Schuppen seinen Namen alle Ehre machte. Pastelltöne, wohin man nur sah. Hellblauer Teppich, rosafarbene Tapete, mintfarbener Blümchenvorhang vor den Zimmerfenstern. Fehlte nur noch Weichspülermusik à la Richard Kleidermann aus dem Lautsprecher des Fahrstuhls und die Romantik wäre perfekt gewesen. Ich fuhr hinunter in die Hotelbar, setzte mich an den Tresen und guckte mich um. Ja, das macht nichts, das habe ich einkalkuliert. Bis auf den Barkeeper und drei Männer in einer Ledersitzgruppe im hinteren Teil des Raumes war die Bar menschenleer. Einen doppelten Whisky, bitte. Eine merkwürdige Gruppe. Ohne Eis. Flankiert von zwei Anzugträgern, ein kleiner Alter mit Brille, der andere etwa 40 mit schwarzen Haaren, saß in der Mitte ein junger Typ. 30 höchstens. Seine blond gefärbten Haare waren zu einer Punkfrisur toupiert. Die drei waren in eine angeregte Unterhaltung vertieft. Hätte mich schon interessiert, was der Punk mit den beiden Spießern zu tun hatte. Und es wird damit der Prozess der Entwicklung eines Autors immer sehr beschleunigt. 24. Juni 1983, 18 Uhr, Sendesaal des ORF-Landesstudios Kärnten, Sponheimer Straße 13. Oh Mann, sind Sie empfindlich. Die ersten zwei von drei Tagen des Wettbewerbs waren ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Immer das gleiche Ritual. Erst wurde eine halbe Stunde vorgelesen, dann waren die Kritiker dran. Allen voran der kleine Alte mit der Brille, den ich am ersten Abend in der Hotelbar gesehen hatte. Marcel Reich-Ranitzky. Wer die öffentliche Kritik nach seiner Lesung nicht ertragen kann, der ist hier fehl am Platz. Der sollte nicht an einem solchen Wettbewerb teilnehmen. Die Autoren durften sich nicht verteidigen. Die mussten sich stumm anhören, was die 10 Kritiker zu sagen hatten. Vor allem der kleine Alte konnte geradezu geifernde Tiraden aus der Hüfte schießen. Das Ganze erinnerte mich sehr stark an amerikanische Gerichtsfilme, wenn der Staatsanwalt zum Plädoyer ausholt. Vielleicht nannte man auch deshalb den Stuhl für die Autoren den elektrischen Stuhl. Das war dann aber auch schon das Aufregendste, was es über die beiden zurückliegenden Tage zu sagen gab. Nichts deutete auf ein Verbrechen hin. Umso gründlicher waren meine Observationen. Publikum, Autoren, Jury, alles behielt ich im Auge. Morgens war ich der Erste, der kam, und abends der Letzte, der ging. Jeden Winkel kontrollierte ich. Saal, Podium, Foyer, die Toiletten. Ohne Erfolg. Während der Lesungen setzte ich mich immer unauffällig in die hinterste Ecke, den Hut tief in die Stirn gezogen. So hatte ich den ganzen Saal im Blick. Das hatte nämlich noch einen Vorteil. In diesem Jahr wurde der Wettbewerb erstmals fürs Fernsehen aufgezeichnet, aber ohne mich. Wenn mich jemand aus dem Musik bis auf den Bildschirm sehen würde, Viktor Berger, der große Popdetektiv beim Vorlesewettbewerb. Nee. Fernsehen war damals doch ganz was anderes als heute. Erstes, zweites, drittes und das war's. Kein MTV, kein Viva und nachts war dann Sendeschluss. Da gab's ein Testbild, sonst nichts. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Meine Geduld war allmählich am Ende. Was um Himmels Willen machte ich hier? Die vorgetragene Literatur tat ihr Übriges. So also ergriff die Kunst Else und nahm sie schließlich ganz und gar in Besitz. Und also war sie besessen. Ein wundersam schimmerndes Gefieder ließ sie sich wachsen und wollte fliegen weit, weit hinaus über Alltag und krämerisches Mittelmaß. Aber sie flatterte nur kurz auf und das Gefieder schimmerte schön. Und so ging das die ganze Zeit. Das Publikum, Marke Volkshochschulkurs Kreatives Schreiben, verfolgte die Lesungen gebannt. Hofften sie, dass der Funke der Genialität auch auf sie überspringen würde? Nur den Schülern aus dem Zug schien es wie mir zu gehen. Walkman auf den Ohren, die Bravo versteckt unter einer Jacke auf dem Schoß, versuchten sie das Beste aus dieser geballten Langeweile zu machen. Die letzte Lesung des zweiten Tages war zu Ende. Während sich der Saal leerte, begann ich mit meinem Kontrollgang. Als ich nach einer halben Stunde in den Saal zurückkam, war er leer. Dachte ich jedenfalls. Aus dem Halbdunkel trat ein etwa 50-jähriger Mann hervor, im Mundwinkel eine Zigarette. Mein Auftraggeber. Wortlos reichte er mir ein Blatt Papier mit ausgeschnittenen und aufgeklebten Buchstaben. Freut euch nicht zu früh. Ihr werdet noch euer blaues Wunder erleben. Skandal im Sendesaal und keiner hält mich auf. Was eure Literatur wert ist, werden wir noch sehen. Und wer zuletzt lacht, Kein Grund zur Panik, beruhigte ich meinen Auftraggeber. Viktor Berger hat alles im Griff. Nachdem wir uns verabschiedet hatten, durchkämmte ich den Sendesaal noch einmal. Sicher ist sicher. Und tatsächlich. Ich wurde fündig. Unter einem der Jurorenpulte stand ein Erste-Hilfe-Koffer. Der war vorher definitiv nicht da gewesen. Eine Bombe? Ich öffnete den Koffer ganz vorsichtig. Nur das übliche Verbandszeug, sonst nichts. Aber wer hatte den Koffer hier hingestellt und warum? Ich ließ den Koffer stehen, wo er war, und beschloss, am nächsten Morgen noch früher vor Ort zu sein. Ja, Herr Kommissar. 25. Juni 1983, 9.30 Uhr, Sendesaal des ORF-Landesstudios Kärnten, Sponheimer Straße 13. Und Herr Reinhard Götz, bitte. Herr Reinhard Götz, bitte. Wo ist der Götz? Frau Friesnecker, wo ist der Götz? Ein verschwundener Autor? Ich witterte Entführung, Mord und Totschlag. Doch schon kam der Vermisste auf die Bühne, der Punk aus der Bar am ersten Abend. Die blondierten Haare hochgekämmt, ein weißes Nietenarmband am Handgelenk. Ein geradezu angenehmer Anblick nach drei Tagen Strickwesten, Spitzenblusen, ausgebeulten Korthosen und karierten Hemden. Schnell hatte ich, wie bei den vorigen Lesungen, auch meine Spiegelreflex im Anschlag. Ja, bevor er liest, bitte etwas mehr Ruhe. Erstens, bitte wirklich etwas mehr Ruhe. Zweitens, die übliche Bitte, falls Fotoapparate in diesem Raum sind, die lautes Geräusch, also Klick, Klick machen während der Lesung, nicht zu fotografieren. Das stört wahnsinnig. Jetzt bitte Ruhe, es liest Reinhard Götz. Der Klinikdirektor hatte ihn zu sich zitiert. Raspe ging nicht hin. Was sollte er sprechen mit diesem Menschen? Der Stationsarzt beschwor Raspe. Noch vor kurzem wäre Raspe hingegangen, um dem Direktor voll in die Eier zu hauen, um ihm die Maske der braungebrannten Gesichtshaut samt schlohweiß-weißem Haar herunterzureißen. Doch wozu, fragte Raspe sich jetzt, sollte er den Direktor enttarnen? Job ist Job. Also machte ich mein Foto des Autors. Das ist doch ein Schmarrn, sagte Raspe. Das ist doch ein Krampf, denen was vorzulesen, was in meinen Roman hineingedruckt wird. Eine tote Leiche wäre das, die ich mitbringen täte und hier voll tot auf den Tisch hinlegen täte. Ich bin doch kein Blödel nicht. Ich lege denen doch keinen faulig, totig, stinkenden Kadaver da vor sie hin, von dem sie eine Schlafvergiftung kriegen müssen. Es muss doch bluten. Ein lebendiges, echtes, rotes Blut muss fließen, sonst hat es keinen Sinn. Wenn kein gescheites Blut nicht fließt, dann ist es bloß ein Pipifax oder ein ausgelutschter Büstenhalterträger, aber logisch nichts Gescheites. Ein Blut, das müsste rausfließen, Spritzquill strömen, so müsste es voll echt rausspritzen. Am besten aus so einem fetten Direktor, das täte mir gefallen, in dem sein Fleisch hinein zum Schneiden, den zum Foltern. Und während er blutüberströmt, mundig um Gnade winseln täte, täte er logisch gefilmt werden. Wie dann hineingeschnitten wird in das nächste Fleisch, alles logisch in Farbe. Das bleiche, weiße, fette Fleisch und das schöne rote Blut. Alles blutig voll Blut, bis es enden täte zum Schluss. Eher dauern schon Röchel, Röchel. Wow, der reinste Splatter, ganz nach meinem Geschmack. Ich war begeistert. Um mich herum verzogen sich die Mienen. Ein gequältes Lächeln hier, verlegenes Hüsteln dort. Schon schläft der erste Kritiker ein, sagte Raspe, oder schon zwei schnarchen mit ihrem Gehirn, während sie auf das Papier hinschauen und einer kratzt sich unter dem Tisch an seinem Sack, weil der einen juckt. Das kannst du dann nicht kontrollieren, während du liest, weil du ja voll in Panik bist, während die, vor denen du deine Panik hast, sich immer wieder fragen, ob sie vor lauter Langeweile vielleicht bloß noch einen Tannenreisig im Kopf drin haben, da wo vorher noch ein sogenanntes Gehirn gewesen ist, wenn vorher eines da gewesen ist, das ist ja von Mensch zu Mensch verschieden, was da ist im Kopf, so eine komische Langeweile, so ein staunendes, dass ich jetzt dieses Jahr hier schon wieder sitze und schon wieder so ein Blödel liest. Die müssen sich das ja vier Tage so und so viele Stunden an den Kopf hauen lassen. Die ganze Literatenfantasie, so eine Riesenscheiße, sagte Raspe und Gagarin nickte. Und du selber sitzt mitten in der Scheiße drin. Das ist das Gute. Das Beste an Klagenfurt ist logisch, dass du selber voll in der Scheiße sitzt. So eine Scheiße ist das, sagte Gagarin. Das muss ja eine Scheiße sein. Logisch ist das eine solche Scheiße, sagte Raspe und bestellte noch ein Bier. Gagarin stand breitbeinig da, schwankte langsam, steif und trinkermäßig vor und zurück, schluckte aus dem Glas in der rechten Hand das Bier mit dem Mund in den Bauch und sagte, das muss ja dann eine Scheiße sein, wenn das so eine Scheiße ist, das Klagenfurt. Dann fährst du da logisch hin, immer voll rein in die Scheiße. Noch dazu, wenn es so eine schöne Scheiße ist, wie diese Klagenfurter Scheiße. Logisch, Mann, sagte Raspe und trank das Bier schneller, dass er es schneller spüren täte, dass er nachher wenigstens schon sauber bedient im Subito einlaufen täte und nicht wie vorher hier sowas von nüchtern. Das war mein Metier. Hier kannte ich mich aus. Die Geschichte spielte im Hamburger Nachtcafé, das Anfang der 80er zusammen mit dem Subito die Location der Punkszene war. Underground. Die beiden Läden waren für Hamburg das, was der Ratingerhof in Düsseldorf oder das SO36 in Berlin-Kreuzberg waren. Hier trafen sich die Hansa-Bierpunks, ebenso wie die New Wave-Schickis der Kunsthochschulen. Vollrausch am Flipper, die Luft zum Schneiden, Bierpfützen und Scherben auf dem klebrigen Boden. Nüchtern, wie gesagt, noch sowas von nüchtern, hat Raspe das Nachtcafé betreten und gleich bin ich, hier kriege ich Lust auf das Ich, weil jetzt wird es lustig, vor meinen Göttern gestanden. Die Maler und Musiker, die sind nur so rumgestanden und auch mein Ultra-Hero, der geniale Kulturkritiker Neger Negersen genannt Stalin. Schnell schluckte ich schnell das erste Weißbier. Dann habe ich mit dem Maler Albert Gagarin geredet. Die Maler sind eh die Besten. Die Maler und Popmusiker sind die Besten und die anderen, insbesondere die Literaten, die gibt es gar nicht, weil die haben ihren Kopf voll mit der bläden Sensibilität und der Fantasie oder sie sind selbstironisch und meistens sind sie obendrein das Allerblädste, nämlich engagiert. Dafür werden sie erschossen, blaff, blaff, blaff. Mit einem gescheiten Maler musst keinen gezwirbelten Schmarren daherreden, damit du die Welt verstehst. Du sagst es 119 Mal, er so etwa 120 Mal, nämlich das Wort Scheiße. Und schon ist alles Sagenswerte über Klagenfurt gesagt. Danke, das musste mal gesagt werden. Dieser ganze weltferne Kunstmist verfilzt mir schon seit 2 Tagen die Ohren. Das war, als hätte jemand eine Marathon-Räucherstäbchen-Teerunde nach 3 Tagen Cat Stevens und Joan Armatrading mit den Sex Pistols und Dead Kennedys aufgemischt. Das hatte Rhythmus. Das war Textpogo. In dem Moment, sage ich zu Gagarin, macht ein Kritiker auf und findet, wer fällt da? Was ist das? Das ist doch keine Literatur. Wir wollen doch die Kunst vorgelesen kriegen. So einen resonierenden Schmarren können wir ja selber hinschreiben und vorlesen. Dann wäre alles anders. So geht das nicht. Hören Sie auf zum Lesen, Herr Götz. Schnauzekritiker, sage ich zum Kritiker, der mir das sagt. Jetzt bin ich dran. Das Beste an Klagenfurt, außer der Scheiße, ist der Unterschied zwischen Null und Titan. Denn es geht dort ja nicht um die fade Literatur, sondern um die lustige Hüftenschusskritik. 4 Tage lang geht das, 4 Tage lang. Kannst du es dir anschauen, 4 Tage lang sabbeln die Nullenkritiker ihr gut abgewogenes, gut abgehangenes Nullengesabbele daher und der Titan wischt es gelangweilt oder angeätzt oder emphatisch, in jedem Fall mit grandios apodiktischer Gebärde, einfach und sauber, wie sich das gehört, vom Tisch. Das taugt mir. Das ist das Beste an Klagenfurt. Noch viel besser als die ganze Klagenfurter Branchenscheiße ist der 4 Tage lange, unübersehbare und von jeder zweiten Null immer wieder dumpf attackierte Triumph des Titans. Was für ein Frontalangriff. Ich war mir nicht sicher, wie die als Nullen verhüllten Kritiker das aufnehmen würden. Ich begann zu überlegen. Sollte etwa Reinhard Götz hinter den anonymen Drohungen stecken? Wurde ich gerade Zeuge des angekündigten Skandals? In meinem Kopf tobt ein wildes Tier. Wer bin ich? Wozu gibt es das Denken in mir, wenn es nur ein Denken toben ist gegen mich? Ich liege ruhig. Ich muss schlafen. Kein Schlaf kommt. Das Bett schwitzt, aber meine Füße sind an eisige Eisbrocken angeklebt. Ich werde Buße tun. Meine Augen sind ausgestochene, rote, blutige Löcher. Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht denken. Die Welt ist tot. Keiner hilft. Meine Verzweiflung schreit. Sie schreit, dich gibt es gar nicht. Du kannst das schwere Deutsch nicht. Da erbrennt mein Kopf vor Schmerz. Ich muss ihn aufschlagen an der Tischkante. Da fällt das Hirn heraus. Ihr könnt's mein Hirn haben. Ich schneide ein Loch in meinen Kopf. In die Stirne schneide ich das Loch. Das Leben als Popdetektiv härtet ab. Ich hatte schon so manches gesehen, darunter auch viel Unangenehmes. Wissen Sie, im Musikbusiness ist ja immer was los. Die ganzen Drogenleichen, Musiker, die volltrunken in Swimmingpools fallen, verwüstete Hotelzimmer, Schlägereien. Den Künstlern ist ja alles recht, wenn es nur eine fette Schlagzeile gibt. The show must go on. Noch aus der aufgeschwemmtesten Leiche kann man eine goldene Schallplatte pressen, wenn man nur weiß wie. Was jedoch jetzt geschah, traf mich vollkommen unvorbereitet. Der Punkautor holte eine Rasierklinge aus seiner Jackentasche, schlitzte sich mit einem ruhigen, kurzen Schnitt die Stirn auf und las blutend weiter. Bitte Ruhe. Ich schneide ein Loch in meinen Kopf. In die Stirne schneide ich das Loch. Mit meinem Blut soll mir mein Hirn auslaufen. Ich brauche kein Hirn nicht mehr, weil es eine solche Folter ist in meinem Kopf. Ihr foltert's mich, ihr Schweine, derweil ich doch bloß eines wissen möchte, wo oben, wo unten ist und wie das Scheißleben geht. Wie geht das Scheißleben? Wenn es mir keiner sagt, dann muss ich es eben tun, das Schreien. Laut werde ich schreien, bis mir die Angst vergeht und ich schreie nichts Künstliches daher, sondern echte Schreie, die mir blutig bluten. Peinliches Schweigen im Saal. Einem wurde schlecht, Sanitäter führten ihn nach draußen. Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen. Das war nun wirklich ein nettes Zitat. Der Frontman der Stooges hatte sich Ende der 60er damit seinen bis heute gültigen Ruf erworben. Er schnitt sich während seiner Auftritte mit Glasscherben die nackte Brust auf und rieb dann Dreck und Erdnussbutter in die Wunden. Die Stooges waren sowas wie die Urpunks. Und ihr Sänger Iggy Pop gilt immer noch als Ahnherr der Bewegung. Nein, ich finde das nicht hübsch, wenn wir jetzt Kritisches sagen, wenn das Blut drin, das finde ich also nicht lustig. Es kommt sofort jemand mit einem Putzlappen, mit Hansaplast und die Sache ist erledigt. Danke, das geht schon. Danke, vielen Dank. Na, lassen Sie sich abputzen, bitte. Das ist für manche nicht sehr ästhetisch. Manche Damen trauen sich. Das ist schon ästhetisch, das finde ich gut. Aber man muss sich mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Nee, das dürfen Sie nicht. Die Frau Friesenegger macht das schon. Die Frau Friesenegger, Blümchenkleid, Föhnfrisur und überdimensional großes Brillengestell, wollte eben die Bühne verlassen, um das Gewünschte zu holen. Doch der Titan hielt sie mit einer kleinen Geste auf, griff unter sein Pult und reichte ihr genau den Erste-Hilfe-Koffer, den ich am Vorabend untersucht hatte. Herr Reichanitzke, bitte. Reinhard Götz hielt sich ein Stück Mullbinde an die blutende Wunde und sah den Kritiker erwartungsvoll an. Wir haben hier einen literarischen Text zu beurteilen und nur darum geht es. Und diese gewisse Show-Elemente, die wir hier bekommen haben, nehme ich mit Bedauern zur Kenntnis und versuche, mich davon freizumachen bei der Beurteilung. Und das ist ein Text, von dem zunächst eins gesagt werden muss. Langweilig ist er überhaupt nicht. Irgendwo in meinem Hinterkopf ging eine Alarmglocke los. Mich hat dieses provozierende Prosastück beeindruckt. Ich bin dafür. Wieso lobte Reich-Ranicki diesen Text? Wieso ginge auf das, was hier im Saal sicher alle am meisten beeindruckt hatte, den blutenden Autor überhaupt nicht ein? Wie unter Stroboskoplicht wechselten sich zwei Bilder in meinem Kopf ab. Das eine war der Saal vor mir, der Blutende in der Mitte der Bühne und der Titan zu seiner Rechten. Das andere, die Dreiergruppe in der Hotelbar am ersten Abend. Man sagt, es gehöre sowas wie Instinkt zu meinem Job. Hier war was faul, das roch ich förmlich. Den Skandal hatte ich nicht verhindern können, aber wer daran beteiligt war, das würde ich herausbekommen. So viel stand fest. Wie ein Spürhund setzte ich mich auf die Fährte, nahm meine Ermittlungen auf und hörte mich in der Szene um. Ich sehe, dass hier sich einer auskotzt und ich sehe, dass einer hier sich auf eine Weise auskotzt, die ich also ausgesprochen nicht nur peinlich finde, denn es ist ja alles einkalkuliert, wie der Autor sagte, sondern die ich auch gefährlich finde. Diese Kleinbürgerwut, die Wut auf Minderheiten, die Wut auf alles, was also nicht in die eigene Perspektive, in das eigene Denk- und Musterraster reinpasst, was das schon mal gegeben hat, das wissen wir. Dieser Wutausbruch zeugt doch von einem, und dieser Wutausbruch ist nicht gemacht. Das glaube ich nicht. Der Wutausbruch ist authentisch und erzeugt doch von einer ungeheuren Teilnahme an all dem, was sich bei uns abspielt. Authentizität? Ja, Mensch, wo lebten die denn? Meiner Meinung nach war dieser Wutausbruch so echt wie die Hitler-Tagebücher, die in diesem Sommer für so viele lustige Schlagzeilen gesorgt hatten. Reinhard Götz' Stirnschnitt war ein Zitat, eine Kopie. Die Pose war 1:1 aus dem Punk geklaut. Und wer sich im Musikbiss auskannte, der wusste, an Punk war nichts, aber auch gar nichts authentisch. Der Erfinder und Manager des Sex Pistols, Malcolm McLaren, hatte sogar einen Managerpreis bekommen für seine brillante Geschäftsidee, Vermarktung und Werbung durch Provokation. Cash from Chaos, lautete die einfache Formel. Du kannst auf dem Index stehen oder vor Gericht. Egal. Hauptsache, du bist in aller Munde. Sogar ein Rauschmiss aus der Plattenfirma brachte noch hohe Abfindungen und zusammen mit einer eigenen Modelinie hörte die Kasse gar nicht mehr auf zu klingeln. Bis man die ersten Punkklamotten bei C&A kaufen konnte, war es ein kurzer, aber für alle einträglicher Weg. Juni 1983, 10.30 Uhr, Klagenfurt, Romantikhotel Musil, Zimmer 42. Ich hatte mir die Nacht mit Recherchen um die Ohren geschlagen. Auf dem Fußboden breiteten sich die Tageszeitungen aus, die ich frühmorgens am Bahnhof geholt hatte. Und was die Telefonrechnung betraf, mein Highscore in diesem Hotel würde wohl ein paar Jahre halten. Der Aufwand hatte sich gelohnt. Allmählich fügten sich die Puzzleteile zu einem Bild. Der dritte im Bund der Dreiergruppe an der Hotelbar war Joachim Unseld, der Sohn von Siegfried Unseld, und der wiederum war der Chef des Surkamp Verlags. Surkamp, das war sozusagen die erste Liga der Verlagsbranche. Top of the Pops. Joachim war Lektor des Romans Irre, aus dem Götz vorlesen sollte. Hat er aber nicht. Der Text war eine Sonderanfertigung, extra für den Wettbewerb. Was nun Joachim anging, man munkelte, der junge Unseld hätte es schwer, aus dem Schatten seines Vaters herauszutreten. Spielte Joachim also die Rolle des rebellierenden Sohnes in dieser Posse? Noch etwas fand ich heraus. Es war der Titan persönlich, also Reich Ranitzky, der Götz nach Klagenfurt eingeladen hatte. Mir wurde klar, die Show mit dem ganzen Blut war nur die eine Hälfte der Medaille. Die andere bestand in Reich Ranitzkys Coup, den Text regelrecht zu bejubeln. Die beiden hatten da ein gepflegtes Kurzpassspiel vorgeführt, eingeübt bis ins Detail. Und warum? Ganz einfach. Werbung. Promotion. Marketing. Vom Boulevard bis zum Feuilleton. Alle hatten sich auf das Bild des Blutes gestürzt und haarklein berichtet. Punk, Nietenarmband, Rasierklinge, Blut. Das einprägsame Bild des blutenden Punks in der Literaturarena flimmerte noch am Abend über die Bildschirme. Super Werbung. Und dann noch umsonst. Da konnten sie sich alle die Hände reiben. Der Nachwuchsautor, der große Kritiker und der Verlegersohn. Das Beste war, ich konnte das sogar beweisen. Ich hatte da so ein bisschen herumgeschnüffelt. Im Zimmer von Joachim Unseld fand ich einen Brief vom Titan. Ihr Vorschlag sagt mir zu, ein bisschen Provokation ist sicher hilfreich. Außerdem ist Götz ja ausgebildeter Arzt, da kann also nichts schiefgehen. Trotzdem bitte ich Sie, zur Sicherheit einen Verbandskasten zu besorgen. Alles Weitere besprechen wir am 22. im Hotel. Alles klar. Ich ließ mir eine Flasche Whisky aufs Zimmer kommen und beglückwünschte mich zu meinem Ermittlungserfolg. Ja. Dann rief ich meinen Auftraggeber an. Verstehe. Bevor ich dazu kam, die Details meiner Ermittlungen weiterzugeben, unterbrach mich die rauchige Stimme am anderen Ende der Leitung. Ja, dann... Das sei doch alles völlig uninteressant. Show gehörte immer schon zum Literaturgeschäft. Ob der Stirnschnitt geplant gewesen sei oder nicht, wen kümmere das? Der Preis sei so ihm verliehen worden, ohne Zwischenfälle. Das war's dann wohl. Die rauchige Stimme dankte für meine Hilfe und verabschiedete sich. Die anonymen Briefe hatten sich demnach als leere Drohung erwiesen. Dachte ich jedenfalls. Um es kurz zu machen, als die frischgekürte Preisträgerin Friederike Roth, ebenfalls Surkamp-Autorin, nachmittags am Klagenfurter Bahnhof ihren Fahrschein kaufen wollte, kam es heraus. Blüten. Irgendein drittklassiger Autor, der nicht nach Klagenfurt eingeladen worden war, hatte die Preisgelder, insgesamt 335.000 österreichische Schilling, gegen Blüten ausgewechselt. Tja, da hatte ich aufs falsche Pferd gesetzt. Naja, auf 100 Fälle eine Niete. Das kann sich sehen lassen. Ein anderes Mal hast du wieder alle Joker in der Hand. Die Sache mit dem angeblichen Selbstmord von Kurt Cobain zum Beispiel. Aber das ist eine andere Geschichte. Cheers. Thank you. Der Bluter von Klagenfurt, ein Hörspiel von Carla Spies und Thomas Doktor. Mit Martin Engler als Detektiv Berger sowie Reinhard Götz und Marcel Reich-Ranitzky. Realisation Carla Spies und Thomas Doktor. Eine Produktion des Südwestrundfunks aus dem Jahr 2004.